Kapitel 2. Mit großen Schritten läuft Emma in die Stadt. Sie hat am Bahnhof gefragt, der nächste Zug nach Stuttgart fährt erst morgen. Aber wo schlafe ich eigentlich? Emma bleibt stehen, denkt kurz nach, nimmt dann ihr Handy und wählt die Telefonnummer ihrer früheren Gastfamilie. Es klingelt einmal, zweimal, dreimal. Niemand da. Und jetzt, langsam geht sie weiter und biegt in die Hauptstraße ab. Rechts und links stehen sehr schöne historische Häuser und es gibt viele Geschäfte. Aber heute sind nur wenige Menschen unterwegs. Bei diesem Wetter macht das Einkaufen keinen Spaß. Es schneit immer noch. Plötzlich bleibt Emma stehen. Sie hat eine Idee. Na klar, ich bleibe über Nacht im Hotel Ritter. Sie läuft weiter Richtung Zentrum. Oh, dieser starke Wind, ist das anstrengend, denkt sie. Endlich kann Emma das Haus mit der roten Renaissance-Fassade sehen. Es ist eines der ältesten Gebäude in Heidelberg. Im 17. Jahrhundert war es sogar kurz das Rathaus der Stadt. Jetzt ist das Haus zum Ritter aber schon lange ein Hotel. Brrr, ist das kalt, schnell hinein! Doch plötzlich erschrickt Emma. Da steht ein Mann vor dem Hoteleingang. Das ist doch der komische Typ aus der Bahn. Was macht denn der hier? Am liebsten möchte Emma sofort umdrehen und schnell weggehen. Los jetzt, wovor hast du Angst? Vorwärts, sagt sie zu sich selbst. Und schnell geht sie an ihm vorbei ins Hotel hinein. Ich hätte gern ein Zimmer für eine Nacht, sagt sie laut zu einer blonden Frau an der Rezeption. Als Emma nach einer halben Stunde wieder aus dem Hotel kommt, schaut sie zuerst nach links und dann nach rechts. Niemand da. Sie atmet auf und lächelt. Und wohin jetzt? Nach wenigen Schritten ist sie auf dem Marktplatz und steht vor der Heiliggeistkirche. Es schneit jetzt weniger, aber der Wind ist immer noch sehr stark. Emma ist fast allein unterwegs. Und bei so einem Wetter mussten die Leute früher hier einkaufen. Nicht so bequem wie heute im Supermarkt, denkt sie. In der Kirchenmauer gibt es kleine Ladenanbauten, wo früher Blumenhändler, Bäcker, Apotheker ihre Waren verkauften. Heute bekommt man dort Bücher und Souvenirs. Emma schaut nach oben. Hoch über der Stadt ist das Schloss zu sehen. Da muss ich hin. Emma geht weiter zum Karlsplatz. Dort gibt es eine Bergbahn, die zum Schloss hinauffährt. Daran erinnert sie sich. Auf dem Weg dorthin kommt sie an dem kleinen Café Gundel vorbei. Im Schaufenster liegen große Biskuitkugeln mit weißer oder dunkler Schokolade. Heidelberger Schlosskugeln steht auf einem Schild. Emma bleibt stehen. Erst 3 Uhr, dann hole ich mir schnell eine. In der Konditorei ist es sehr voll, aber 3 Frauen verkaufen gleichzeitig und Emma ist schnell an der Reihe. Guten Tag, was darf's denn sei? Fragt eine ältere Verkäuferin freundlich. Ich hätte gern eine Heidelberger Schlosskugel. Wie? Die Verkäuferin hat Emma nicht verstanden. Es ist einfach zu laut. Emma beugt sich nach vorne, ihre Handtasche stellt sie auf den Boden. Eine Heidelberger Schlosskugel, bitte. Heio, gut. Jetzt hat sie verstanden. Kommt sofort. In dem Moment sieht Emma, wie eine Hand nach ihrer Tasche greift und sie wegnimmt. Halt meine Tasche! Emma reißt die Arme hoch. Schnell schiebt sie andere Kunden weg und versucht, zum Ausgang zu kommen. Ein Mann ist schneller, er rennt zur Tür und läuft nach draußen, aber da ist niemand. Nur Emmas Tasche liegt vor der Konditorei im Schnee. Der Mann hebt sie auf und gibt sie Emma. »Ist es die do?« fragt er. »Ja, danke.« Emma nimmt ihre Tasche. Sie ist sehr aufgeregt und kann kaum atmen. »Gucke sie gleich mal. Fehlt was?« sagt der Mann. Emma durchsucht zitternd ihre Tasche. Handy, Portemonnaie, Schlüssel, Kopfschmerztabletten, Notizbuch und, ja, ganz unten, das Päckchen. Das müssen die Papiertaschentücher sein. »Alles da. Nochmals vielen Dank«, sagt Emma zu dem Mann. Sie atmet tief durch. »Alla, mach's es gut«, sagt der Mann, lächelt und geht wieder in die Konditorei hinein. »Was für ein Tag!« Emma schüttelt den Kopf. Jetzt hat sie keinen Hunger mehr. Emma schaut zum Schloss hoch. Es ist erst 15.30 Uhr, aber es wird schon dunkel. »Also los jetzt!« Emma geht schnell in Richtung Bergbahn.